You hear the Metro, das ist das Metronom, nicht? Du hörst doch das Metronom, oder nicht? Da muss er am ersten Schlag anfangen. 1 von 16. Bei 1 machst du dein Bühnen an und setzt das Feuer auf 110. Ist nicht Sync. Nope.